Die junge Nacht der ARD. Die Infos. Um 5 Uhr mit Arne Wichern. In der Corona-Pandemie ist die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland erneut deutlich gestiegen. Heute früh meldet das Robert-Koch-Institut einen Wert von 106,3. Gestern lag er noch bei 100,0. Innerhalb von 24 Stunden haben die Gesundheitsämter etwa 13.700 Neuinfektionen registriert. Das sind etwa 5.000 mehr als am Sonntag vor einer Woche. Bulgarien wird vermutlich bald Hilfe aus dem Ausland brauchen, um Covid-19-Patienten zu versorgen. Gesundheitsminister Kazarov sagte in einem Fernsehinterview, die Kapazitäten bei Personal- und Beatmungsgeräten seien quasi erschöpft. Bulgarien hat eine der höchsten Corona-Todesraten der Welt. Auch in Rumänien steigt die Zahl der Neuinfektionen weiter an. In dem Land gilt deshalb ab morgen eine landesweite Maskenpflicht. Größere Veranstaltungen werden erstmal verboten. Bundesinnenminister Seehofer hat angekündigt, im Grenzgebiet zu Polen die Kontrollen zu verstärken. Hintergrund sind Befürchtungen, es könnten vermehrt Flüchtlinge von Belarus aus Polen durchqueren und über die grüne Grenze nach Deutschland gelangen. Der CSU-Politiker sagte der Bild am Sonntag außerdem, er habe Verständnis für den geplanten Bau einer Barriere an Polens Grenze zu Belarus. Seit August hatten tausende Migranten, meist aus dem Nahen Osten und Afrika, versucht, die polnische Grenze von Belarus aus zu durchqueren. Nach seiner Entscheidung, mehrere Botschafter zu unerwünschten Personen zu erklären, wächst die Kritik am türkischen Präsidenten Erdogan. Das Auswärtige Amt teilte mit, man habe die Äußerungen Erdogans zur Kenntnis genommen und berate sich nun mit den anderen betroffenen Ländern. Vertreter der Europäischen Union missbilligten Erdogans Vorgehen. Hintergrund ist der Streit über den inhaftierten Menschenrechtsaktivisten Kavala. Mehrere Länder hatten die sofortige Freilassung gefordert. Die Regierung in Ankara wertet das als inakzeptable Einmischung in das Justizverfahren. In der Formel 1 wird beim großen Preis der USA in Austin der Niederländer Max Verstappen von der Pole Position starten. Er konnte sich im Qualifying gegen seinen Rivalen Lewis Hamilton durchsetzen. Serie gerissen. Mercedes steht zum ersten Mal seit 2014 nicht auf der Pole Position in den USA. Lewis Hamilton fuhr nur die zweitbeste Zeit. Der WM-führende Max Verstappen war 0,2 Sekunden schneller und startet von Position 1, dritter sein Teamkollege Sergio Perez. Vierter Motorenwechsel bei Sebastian Vettel. 3 sind erlaubt. Er startet als 18. vor Alonso und Russell, die ebenfalls den Motor gewechselt haben. Volker Hirt, Sportredaktion. Das waren die Nachrichten mit Arne Wichern. Das Wetter in Deutschland. Heute Vormittag gibt es noch etwas Nebel. Später erwarten wir viel Sonnenschein. An den Küsten bleibt es etwas wolkiger. Die Höchstwerte liegen am Nachmittag zwischen 9 und 15 Grad. Die Zeit 5.03 Uhr. Was da los auf den Straßen? Nicht viel, nur eine Meldung. Die A30, nämlich Bad Oeynhausen-Osnabrück, ist zwischen Dehme und Bad Oeynhausen-Ost in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten bis 6 Uhr morgens noch gesperrt. Also jetzt noch so ein knappes Stündchen ungefähr. Wenn ihr Fahrt habt, eine gute Fahrt. Die junge Nacht der ARD. Kurz nach 5, Fritz Schäfer ist hier. Hallo, das bin ich. Und einen schönen guten Morgen wünsche ich. Außerdem spiele ich euch jetzt Robin Schulz und Kiddo mit All We Got. This is all we got. Remember the revolution in our minds. This is all we got. Lock me out of this life institution. I am angry and high on illusions. Yes, I hate, but it's not a solution. Try my best, buddy, I'm just a human. Oh. Defeated, try to fool yourself till you believe it, that you're better off numb and not feeling, but there's a sky if you jump through the ceiling. Oh, we don't need to say we're sorry, we don't need to worship heaven's heart, we don't need to say we're sorry. So where's the love? This is all we got, dreaming about a revolution in our talk me out of this life institution, no. Trying my best, buddy, I'm just a human, oh. We don't need to say we're sorry. We don't need to say we're sorry. They don't know I do it for the culture, goddamn. They say I should watch the shit I post, oh goddamn. Say I'm turning big girls into hoes, oh goddamn. They say I get groupies at my shows, oh goddamn. All the rumors are true, yeah. What you heard, that's true, yeah. Him and you, yeah. If you believe I do that, had to cut some hoes loose, yeah. Indie ain't no loose lips. Now them hoes tryna sue me. Bitch, I don't give two shits. All the rumors are true, yeah. I've been in the bamboo, yeah. Focused on this music. My ex, man, he blew it. Last year I thought I would lose it. Reading shit on the internet. My smoothie cleanser, my diet. Smash Drake yet. Spending all your time trying to break a woman down. Real shit is going on, baby. Take a look around. If you thought that I was ratchet with my ass hanging out, just wait until the summer when they let me out the house, bitch. Nobody listened, they buying them sheets. They even posted on blocks overseas. A line in a language I can't even read. The f*** does this mean? Look, I'm a Bronx bitch with some pop hits. Used to pop off when they pop shit. But I'm calmed down and I'm locked in. And my records live in the top 10. Let's go. Teach me about big girl Gucci. Okay. Last time I got freaky, the FCC sued me. But I'ma keep doing what I wanna do. Cause all the rumors are all the rumors are true. Yeah. They hated on me since school, yeah. I never thought I was cool, yeah. Now me and Cardi, we cool. I love hoes on foes, yeah. I am body goals, yeah. This shit from my soul, yeah. Black people may rock and roll, yeah. Why are you spending all your time trying to break a woman down? Real shit is going on, baby. Take a look around. If you thought that I was ratchet with my ass hanging out, just wait until the summer when they let me out the house, bitch. What you know. Republic. If I Lose Myself in der jungen Nacht, 5.13 Uhr ist es mittlerweile am Sonntagmorgen. Freunde, er hat Millionen Follower bei Insta und YouTube. Julian Bam. Und jetzt hat er auch noch eine eigene Serie. Die Serie heißt Life's a Glitch. Und in dieser Serie geht's um, ja, es geht um, ach, kann Julian euch einfach selber sagen. Hier, stell dir vor, fährst mit der Karre, ja? Highspeed, auf einmal, riesiger Mast, boom, crash. Totenstille, ein Licht. Pam, du wachst auf. Du weißt nicht, wer du bist. Du weißt nicht, wo du bist. Andere Dimension. Anderes Ich. Das ist unsere Geschichte. Kannst du mir folgen? Tja, könnt ihr ihm folgen? Ich nicht, jedenfalls. Ich kann null folgen. Aber dafür haben wir ja Serienmann Daniel Sondergeld hier. Daniel, was zur Hölle ist das für eine Serie? Ich würde sagen, nichts, was wir so schon mal gesehen haben. Also Julian Bam hat es mir im Interview so beschrieben. Es ist untypisch Netflix-Serie für Deutschland, würde ich jetzt so behaupten. Ne? Es ist halt einfach so ein... Ja, schon was Neues. Neu, ja, vor allem aber auch echt weird. Also Julian spielt sich selbst als mega erfolgreichen Influencer, der gerade so einen fetten Influencer-Preis abgeräumt hat, dann auf dem Rückweg mit seinem besten Kumpel einen Autounfall hat und anschließend in einer Parallelwelt aufwacht. Okay, alles klar. Ich muss jetzt mal total investigativ nachfragen. Julian Bam ist ja vor allem durch YouTube bekannt geworden und nicht als klassischer Filmemacher und Schauspieler. Merkt man das dieser Serie an? Total, man sieht der Serie überall diesen YouTube-Style an. Bei der echt durchgeknallten Story, diesen schnellen, ruckartigen Schnitten, den zig kleinen Gags und auch wie sie schauspielern. Ihr müsst nur überzeugend spielen können, kriegt ihr es hin? Naja, also so einen Emmy gewinnen sie damit eher nicht, aber Julian Bam-Fans werden die Serie, glaube ich, abfeiern, weil es für sie auch einige Easter Eggs geben soll. Mhm. So für alle anderen, die müssen sich auf den Humor und die Machart, glaube ich, schon einstellen. Ja, wenn ihr das mal ausprobieren wollt mit dem drauf einstellen, Life's a Glitch heißt diese Serie und die könnt ihr ab sofort bei Netflix gucken. If it was yesterday, I've been struggling on my own. 'Cause your heart, I caught my home. Oh, oh, nothing much left to say. done now, there's nothing else left to break. I'm down in the mud while you're moving on. I know. Hört die Junge nach 20 nach 5 und der nächste Track, der kommt von Camila Cabello, deshalb jetzt... Fritz, 5 schnelle Fakten. Heute Camila Cabello. Erstens. Sie ist die Tochter einer Kubanerin und eines Mexikaners. Mit ihrer Mutter ist sie als 5-Jährige in die USA ausgewandert und hatte nicht mehr im Gepäck als ein rosa Kleid, eine Puppe und ein Winnie-Pooh-Tagebuch. Zweitens. Sie ist erst 23, aber schon seit 7 Jahren im Musikbusiness. Drittens. Wenn das mit ihrer Karriere als Sängerin nicht funktioniert hätte, wäre sie am liebsten Zahnärztin geworden. Mach das aus. Viertens. Sie heißt eigentlich Carla Camila Cabello Estrabao. Fünftens. Ihr hört Camila Cabello jetzt in der jungen Nacht mit ihrem Song Don't Go Yet. Oh, I'm alone, yeah. I'll replay this moment for months. Alone in my head, waiting for it to come. I wrote all your lines and the scripts in my mind, and I hope that you follow it for once. I imagine myself inside in the room with platinum and gold eyes. Dancing, catch your eye, you be mesmerized, oh. Find the corner there, your hands in my hair. Finally we're here, so why? Saying you got a flight, need an early night. No, don't go yet. Baby, come to mama. I get what I want when I want, and I get it how I want.

can't breathe. Oh, is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Shawn Mendes, In My Blood. Und in der jungen Nacht, um jetzt genau 5:30, am Sonntagmorgen. Wir gucken mal, was da los ist auf den Straßen. Immer noch nicht viel. Eine Meldung. Die A30 Bad Oeynhausen-Osnabrück ist zwischen Demo und Bad Oeynhausen-Ost in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten bis 6 Uhr früh gesperrt. Wenn ihr fahrt, habt eine gute, habt eine sichere Fahrt. Hier ist die junge Nacht der ARD. Mit 1 Live, Das Ding, Fritz, MDR Sputnik, Enjoy, Unser Ding und UFM aus dem 1 Live-Haus in Köln. Ja, da kann ich eigentlich nichts hinzufügen außer meinen Namen. Fritz Schäfer, hallo, schönen guten Morgen. picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Hier ist die junge Nacht, 5.37 Uhr am Sonntagmorgen. OnlyFans, das ist ja dieses Instagram, das extra kostet. Also wenn du da etwas sehen willst, dann musst du dir dafür, ja, musst du was bezahlen. Weil da auch oft Inhalte gepostet werden, die, sagen wir mal, wie es ist. Es ist eine Porno-Plattform und bei dieser Plattform haben sich jetzt die Wiener Museen einen Account gemacht. Serjan Govidarica aus der Jungen Nacht ist für uns in Wien. Museum und Porno-Plattform, wie kam es zu diesem Projekt? Die Museen haben nämlich festgestellt, dass sie ganze Teile ihrer Exponate überhaupt nicht posten können in sozialen Netzwerken. Sprich, wenn du so von Egon Schiele, ein berühmtes Werk mit einer nackten weiblichen Brust dort posten willst, dann wird es halt gelöscht. Mhm. Und da haben sie gesagt, das wollen wir uns nicht weiter gefallen lassen und gehen jetzt auf eine Plattform, wo das logischerweise nicht so gemacht wird, weil da viele pornografische Inhalte sind. Aber sag mal, im Vergleich zu Instagram ist OnlyFans ja nicht umsonst, ne? Ja, normalerweise muss man bei OnlyFans ja so ungefähr $5 pro Monat bezahlen. Für die Wiener Museen gibt es einen Sonderpreis, das sind $3. Mhm. Und sie werben auch damit, dass diejenigen, die den Channel abonnieren, dann auch Tickets für die beteiligten Museen bekommen, also echte Tickets für die echten Museen oder so die sogenannte Vienna City Card, mit der man überall in der Stadt Rabatte bekommt bei Kultureinrichtungen. Also, wenn ihr schon immer mal einen OnlyFans-Account haben wolltet, ja, dann könnt ihr jetzt wenigstens sagen, das ist Kultur. You say happiness exists, but you're not sure where it goes. And you don't know how you feel, but

еще поступлю. Flugzeugfenster, brauchst paar schnelle Nächte, muss was aus dem Kopf kriegen. Inception, ruf mich an, ich bin in 5 Minuten ready. Steig in Schatte, geb für dich mein Bestes. Bring noch ein Sixer-Bags mit Wolken bauen, Aperol-Paläste. Himmel glücklich da flackern, mein Gefühl, es wird heftig. Alle 10 Sekunden eine Message. Kurz gucken, wo der Rest ist. Akku immer voll, bin geladen. Bin dein Beastie Boy, bin dein Martin. Kämpf für dein Recht auf Party, komm mit meiner Seven Nation Army. Zungkuss, Fight 10, viel zu viel ausgeben, viel zu viel einnehmen. Dein Herz Ice Age, besorgt ihm Blind Date. Vielleicht sehen wir aus wie bei Lost, vielleicht gehen wir drauf über Vikings. Immer dann, wenn Blocks den Blick in Richtung Sterne versperren. Ruf an bei mir, um dich nicht wieder selbst zu zerstören. Dieses Highsein kann man nicht in Löffeln erwärmen. Diese Freiheit kannst du von keinem Besseren lernen. Material-Album, fünfte Dimension, Love, Peace and Happiness. In der jungen Nacht, 5.48 Uhr. Es ist die Love Story, kann man sagen. Eine ganz alte Love Story schon. Barbie und Ken, die haben sich jetzt wirklich mal in echt gefunden, nämlich für den Live-Action-Kinofilm, der da jetzt kommen soll. Da stehen jetzt anscheinend die Hauptrollen fest. Also es wird von echten Menschen gespielt. Claudia Franzen aus dem Junge Nacht-Team. Wer wird es denn? Na, also wer Barbie spielt, das war eigentlich schon klar. Da hat sie hier das Rennen gemacht. Harley Quinn, freut mich sehr. Ich mag dein Parfum. Was ist das? Gestank des Todes? Margot Robbie, a.k.a. Harley Quinn aus Suicide Squad. Und wer wird Ken? Ja, das ist seit heute auch bekannt. Ryan Gosling, 2017 eine Oscar-Nominierung kassiert als bester Hauptdarsteller in La La Land. Schon seltsam, dass wir uns dauernd über den Weg laufen. Hat vielleicht was zu bedeuten. Bezweifle ich. Oder auch nicht. Seitdem, muss ich sagen, war er nicht mehr so oft auf der Leinwand zu sehen. Ja, aber anscheinend wird's mal wieder Zeit. Auch hier die Kollegin im Hintergrund hat man schon gehört. Oh mein Gott! Also, das scheint eine gute Ken-Besetzung zu sein, würde ich jetzt mal behaupten. Bring the action. When you have this in the club, you gotta check, turn it up. You gotta check, turn it up. You gotta check, turn it up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club,

Joe Pesci. They always come and sing your praises. Your name is catchy, but they don't see you how I see you. Parlay and Desi. Cross tween tween Hesse. Hit the jet ski. When they get messy, go lefty like Lionel Messi. Let's take a trip and get the Vespas or rent a jet ski. I know the spots that got the best weed. We going next week. I wanna honor you. Rise groom, I'm my father's child. Honor when the son takes the first step, the father's proud. If you make it to the water, he'll part the clouds. I know he made you a snack like Oscar Proud. Suffer it to be so now, gotta clean it up. Formalize the union and communion he could trust. I know I ain't leaving you like I know he ain't leaving us. I know we believe in God and I know God believes in us. Feel you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feel so holy, holy, holy, holy, holy. Kurz vor sechs in der jungen Nacht, ich habe eine Sprachnachricht von Andreas bekommen. Einen wunderschönen guten Morgen, Fritz. Hier ist Andreas, bin mit dem LKW unterwegs. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und schöne weitere Stunden in deiner Moderation. Bis denn. Tschüss, tschüss. Ja, Andreas, auch wenn weitere Stunden in meiner Moderation und vor allen Dingen dein Hahnenschrei natürlich extrem verlockend klingen. Die junge Nacht ist jetzt leider schon vorbei. Ein Song noch, dann muss ich hier das Feld geräumt haben. Also verbleibe ich mit einem freundlichen und sag tschüss, bis die Tage. Ooh, yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Ooh, yeah, I want it all. Got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss your eyes. I wanna drink that smile. I wanna feel like I, like my soul's on fire. I wanna stay up all day. Put me back together and take my